Artenreichtum vor allem in Entwicklungsländern. Genau daraus ergibt sich aber ein großes Problem. Geschätzte 80% der wertvollen und reichen Artenvielfalt findet sich in den Tropen und damit überwiegend in Entwicklungsländern, fast unabhängig von den Kategorien. Um diese Biodiversität zu erhalten, wären Schutzgebiete genau dort wichtig. Effektiv bewirtschaftete Schutzgebiete gelten als wichtigstes Instrument für den Erhalt der biologischen Vielfalt und leisten zudem einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Minderung von Zoonoserisiken, heißt es dazu beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Allerdings mangelt es am Geld. Naturschutz konkurriert in Entwicklungsländern häufig mit anderen existenziellen Aufgaben, wie dem Kampf gegen Armut, dem Ausbau von Bildungssystemen oder, zuletzt noch wichtiger als zuvor, der medizinischen Versorgung. Eine Untersuchung von mehr als 280 Schutzgebieten in Subsahara-Afrika hat ergeben, dass etwa 90% von ihnen deutlich unterfinanziert sind. Ranger einzustellen, auf Patrouille zu gehen, Wilderer abzuwehren und andere Aufgaben zu erledigen, die in einem solchen Park anfallen, ist dadurch häufig kaum möglich. Jedenfalls nicht in ausreichendem Maß. Zumal während der Corona-Pandemie, bei der wichtige Einnahmen aus dem Tourismus stark zurückgegangen sind. Aber es fehlen nicht nur die entsprechenden Mittel aus nationalen Budgets, auch internationale Gelder fließen weniger als notwendig. Nur 19% der jährlichen globalen Finanzmittel für Schutzgebiete gehen in Entwicklungsländer, obwohl dort die meisten Biodiversitäts-Hotspots liegen.